Deine Arme tragen weiter, als ein Auge sehen kann. Deine Gnade ist viel weiter, als der Himmel sich erspannt. Deine Liebe gibt mir niemand, nicht ein Stück bin ich ihr wert. Lass mich sein, ein Gottesdiener, dass mein Leben dich, Gott, ehrt. Aus dem Schlamm dieser Welt zogst du mich, mein Herr, hinaus. Ich will kämpfen bis ans Ende, ich will sein in Gottes Haus. Himmel und Erde vergehen, nur dein Wort, es bleibt bestehen. Halt mich fest, ich brauch dich, ich bin dein. Meine Sünde hielt mich fern, so dass ich dich nicht sehen konnt. Doch dein Wort nahm die Blindheit meines Herzens von mir fort. Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Leben für mich gabst. Nur durch dich darf ich jetzt sehen, was du uns verheißen hast. Aus dem Schlamm dieser Welt zogst du mich, mein Herr, hinaus. Ich will kämpfen bis ans Ende, ich will sein in Gottes Haus. Himmel und Erde vergehen, nur dein Wort, es bleibt bestehen. Halt mich fest, ich brauch dich, ich bin dein. Alle Zweifel müssen weichen, jede Angst treibst du heraus. Alles Böse meines Herzens nimmt dein Geist aus mir heraus. Gott sei Dank bin ich dein Kind, du schreibst meinen Namen in dein Buch. Und ein jeder Sünder findet dich, wenn er die Wahrheit sucht. Aus dem Schlamm dieser Welt zogst du mich, mein Herr, hinaus. Ich will kämpfen bis ans Ende, ich will sein in Gottes Haus. Himmel und Erde vergehen, nur dein Wort, es bleibt bestehen. Halt mich fest, ich brauch dich, ich bin dein.